Ich schwebe im Nebel durch die Zeit. Orientierungslos fliege ich jahrelang im Kreis. Wie ein Planet, meine Umlaufbahn bleibt gleich. Nur ein Asteroid kann mich befreien, kann mich befreien. Das Sonnensystem existiert seit Milliarden Jahren. Und ungefähr genauso lang ziehe ich meine Bahn. Die Menschen machen auf der Erde einfach ihren Job. Währenddessen steuere ich mein Raumschiff in ein schwarzes Loch. Ich benötige einen Kompass, damit ich den Ausweg finde. Doch ohne Himmelsrichtung ist auch der beste Kompass blind. Mit der Taschenlampe versuchst du mir Lichtzeichen zu geben. Doch von hier oben ist es nicht ausreichend zu sehen. Vielleicht habe ich mich von dir zu weit entfernt. In meiner Brust schlägt kein Herz, sondern leuchtet ein Stern. Bald löst er sich auf und wird zu einer Supernova. In wunderschönen Farben, lila, blau und rosa. Rot, gelb und grün, doch danach folgt nur schwarz. In der Unendlichkeit werde ich zur unbekannten Art. Während du deine Träume in die Tat umsetzt, sende ich dir ein Zeichen SOS. Ich schwebe im Nebel durch die Zeit. Orientierungslos fliege ich jahrelang im Kreis. Wie ein Planet, meine Umlaufbahn bleibt gleich. Nur ein Asteroid kann mich befreien, kann mich befreien. Ich schwebe im Nebel durch die Zeit. Orientierungslos fliege ich jahrelang im Kreis. Wie ein Planet, meine Umlaufbahn bleibt gleich. Nur ein Asteroid kann mich befreien, kann mich befreien. Intergalaktischer Staub strömt durch meine Lungen. Lichtgeschwindigkeiten wandeln sich in Sekunden. Ab und zu schaust du zu mir nach um wie ein Teleskop. Ich befinde mich zurzeit im großen Wagen neben dem Mond. Hast du etwas klein, schick mir doch eine Rakete. Denn ich habe gerade keine anderen Pläne. Damals zog ich in die Freiheit mit viel Fantasie. Wollte Perlenhalter durch die Galaxie. Meine Mitfahrgelegenheit war die ISS. Doch ich scheiterte am strengen Eignungstest. Daher bleib ich nur ein Stern unter Millionen. Ohne einen Platz in einer Bildformation. Das Licht strömt lebensgefährlich aus meiner Arterie. Verwandelt mein Stern in dunkle Materie. Du machst einen großen Schritt für die Menschheit. Und ich bin talentfrei zum Menschsein.